Nachtschwimmer werden natürlich jede Stunde sommerlich angehauchte Gewinnspiele. Und mein Freund, er ist schon hier, aber wir haben ihn rausgeschickt. Und zwar habe ich gesagt, er darf ein bisschen durchs Fenster gucken. Das sind nämlich so viele Leute, die alle unterwegs sind bei dem schönen Wetter. Jetzt kannst du wieder kommen. Ja, komm rein, ja. Warte, ich komm gleich rüber. Ich glaube, ich sehe hier Titten. Wo? Ja, tatsächlich, hier sind Titten. Ja, reiß sie zusammen. Möpse, ich sehe Möpse. Ah, unmöglich wieder, der Schuhverkäufer. Hallo, Schuhverkäufer. Er ist wieder hier, er ist wieder da. Er kann losgehen hier. Jetzt kann die Post angehen. Ganz neues Mocking Beach, 22.15 Uhr, hallo Nachtschwärmer. Jetzt sind wir langsam komplett. Hallo Blondie, hallo Kelly. Tja, das Motto der Familie Bundy heißt, sie sehen uns, sie beleidigen uns, sie kriegen einen Arschtritt. Er ist da, der Action-Sommer. Thank you. Absolut nicht zu verwechseln, ne? Ramirez. Mr. Psycho Chicken, ne? 22.22 Uhr. Hallo, Nachtschwärmer. Eigentlich fällt nur noch einer. Bud Bundy? Kelly, wo ist dein Bruder? Hey, wo ist Bud? Ich will ihm sagen, dass ich eine scharfe Verabredung habe. Ich mache ihm so gern seine Samstage zur Sau. Komm. Zieh nicht über deinen Bruder her, immer. Oh je, Bud, es ist Freitagabend. Solltest du dich nicht duschen, fein anziehen und dann ins Bett gehen? Das ist übel. Na, schau mal, das war ein Spaß letzte Woche, ja? Letzten Freitag. Hockenheim hatte fast alles. Radio Regenbogen eingeschaltet auf den Z-Plätzen im Freien. Das war echt die Hölle. Al, hat's dir auch gefallen? Irritiert es jemanden, dass ich seit Tagen nichts gegessen habe? Mich eigentlich nicht, aber frag mal deine Tochter, weil er macht dir was. Kelly, warum kochst du deinem alten Vater was zu essen? Daddy, ich bin praktisch schon eine Frau, ich koche nicht. Mach das gleiche wie ich, wenn ich Hunger habe. Lass dich einladen. Und schlitz deinen Rock auf bis zum Kinn. Ja! Der Action-Freitag. Turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go, so that you can make the sound we broadcast as loud as possible. The day the earth caught fire. Day, the earth caught fire. Fire, Wir haben 22.58 Uhr, gleich volle Stunde, da gibt's Aktuelles. Übrigens, grüße alle, die im Chat sind, im Internet. The truth. Im Radio Regenbogen Chat oder im Charlie 2000 Chat. Hallo Chatter. That one day the earth would stop, exhausted by the heat. It was too late for many to choose another path. Couldn't run or hide, realizing they were trapped. The day the earth caught fire. Mein Herr, muss ich bedauern, er kriegt nichts zu essen. Nicht mal seine Frau kocht ihm was. Ist ganz schlecht, lieber Herr. Ich gehöre nicht in die Küche. Ich bin eine Frau, verdammt. Du, ich habe einen Zeitungsausschnitt hier. Da kannst du einen neuen Job suchen, Al. Na gut, was steht denn da? Mal sehen. Keine Erfahrung, keine Ausbildung, kein Führerschein notwendig. Was für ein blöder Job kann das denn sein? Da. Schuhverkäufer. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Geniert auf heiße Spuren und verbiegt euch garantiert eure tollen Frisuren. Ist einfach unbeschreiblich. Gefahrene Action. Keine halben Sachen, einfach geil drauf. Alles, was du willst. Es kann wieder losgehen. Wow! We'll be right back. Außerdem die neue Plug and Play Warp 99. Man glaubt es nicht nach Schmerz, das ist ein neues Scooter. Ja, genau. Geht mächtig ab, wie? Aber super spitzenmäßig. Jetzt schalte ich nach Frankenthal zu Sabrina. Hallo Sabrina. Hallo. Sabrina, hast du 500 Reden? Kein Problem für dich, oder? Ja. Lass hören. Okay, das ist Blondie gewesen. Richtig. Lubenga, Andrew Donald, Touché, Wolfgang Petri. Ein noch? Gypsy Kings. Ja, das ist es. Oh. Die Sabrina hat... Absolute Spitze. Alle anderen legen auf. Danke fürs Mitmachen. Freitagabend. Durchgeknallter Turbospaß. Oh, gut. Der geballte Angriff auf die Lachmuskeln. Das denke ich auch. Das total ausgeflippte... Katie, yo! Oh, oh, oh! Der Actionfighter. Wir haben 23.55 Uhr, volles Tempo. Ein affengeiles Programm. Hi. Showtime. Na, das kennt ja jeder. Der absolute Aufsteiger, die Granate. Metal Tracks. Und ich bin jetzt mit der telefonisch verbunden mit Melody alias Metal Tracks. Hallo Christian. Moment mal, ich muss mal ein bisschen umschalten, du bist ein bisschen verzerrt. Jetzt ist besser. Ja? Ja, genau. Ja. Wie geht's dir? Du kommst aus Hamburg. Ja, genau. Wie war die Fahrt? Oh, war ganz gut. Wir sind gut durchgekommen, wir sind heute Nachmittag um 4 losgefahren, waren um 10 hier oder so. War ganz locker. Und du bist gut drauf? Ja, logisch. Du bist am Fun Factory in Aachen und die Leute, die warten auf dich, oder wie? Ja, die warten schon ziemlich hier. Ach, also ich fange um 12:30 an. Um 12:30 fängst du an, super. Und mal gucken, wie lange das läuft. Wunderbar, und du bist ja auf dem Weg zur Street Parade. Ja. Und da legst du auf, wo denn? Ich leg morgen auf der Energy auf, um 7:15 morgens. Auf irgendeinem Wagen, hast du gesagt? Auf dem Wagen, ich leg auf 2 verschiedenen Wagen auf, aber ich weiß im Moment noch gar nicht genau, auf welchen. Und naja, danach eben auf der Energy. Und also das wird, glaube ich, ganz schön fett. Super, super, spitzenmäßig. Erinnert mich an die Love Parade. So, an dein aktueller Song, der kommt da jetzt dann raus. Ja, am 30. genau. Und der heißt? Outer Space. Super, das habe ich jetzt auch. Tschüss, Christian. Alles klar, danke. Melotracks. Also, Schweizer, ihr müsst euch ja was gefasst machen. We'll be right back. Mucke. You know we aren't meant to exist in the outside world. Sunbeam, ha? Spitzenmäßig. Outside World. Hallo Blondis, hallo Kelly. Weil wir gerade vorher von der Love Parade gesprochen haben. Was ist 10 Kilometer lang und hat einen IQ von 40? Das ist eine Blondinenparade. Oh, mache ich mich wieder beliebt. Oder? Ruhe. Was ist die Vorstellung einer Blondine von Sever 6? Die Autotür abschließen. Ah nein, ein noch. Was sind zwei Blondinen in einem Porsche? Das sind ganz gefährliches Dumm-Dumm-Geschoss. Jetzt reicht's hier. Jetzt habe ich jemanden dran, der hört uns über ADR. Das heißt über Satellit und zwar... Hallo Markus! Hallo! In der Nähe, wo ist... Ich muss wieder hier umschalten. So, in der Nähe, wo ist das wieder von Marburg? Ja, das ist so auf halbem Weg zwischen Marburg und Kassel. Ha, super! Und Vollstereo, alles digital? Ja. Ganz toll. So, super jetzt brauch... Bitte? Super Empfang. Ja, super. Jetzt brauche ich dir noch von dir 5 Interpreten. Also da war dabei Boney M. Genau. Dann Duran Duran. Ja. Frankie Goes to Hollywood. Super. Und Blondie. Ja. Heart of Glass, ja. Silver Bortoli. Auf mir, ist okay. Super, Marco. Ja, Spitze. Guck mal, Spitze. Hey, wir haben einen Gewinner. Gratuliere. Wir haben einen Gewinner. Wir haben einen Gewinner.

Das war das legendäre Angemai von Commander Tom, geremixt im 99er Remix. Natürlich nicht. Das fette Paket. Nur solange der Vorrat reicht. Probably the best music coming up. Schon mal, das ist jetzt hier das Internetgewinnspiel für diese Stunde. Das sagt Teller, Song von einer Gruppe. Ich möchte wissen, wie heißt diese Gruppe? www.charlie2000.de. Achtes Gästebuch. Da eintragen bitte. Schwierig. Welcome to the future. für halbe Sachen. Schalten Sie ein. Ein Sommer voller Abenteuer und Spannung. Abenteuer um Mitternacht. I dominate you. gun. Automatic, hunt it down. Wir stehen kurz vor unserem nächsten Gewinnspiel, Nachtschwärmer. Erregt die Diskussion wieder hier. Es gibt wieder einen Bud Bundy, immer noch solo, auf der Suche nach einer Freundin. Bud, wie sieht's aus? Ich mache jetzt einen letzten Versuch. Vergiss es, heute wird's nichts mehr. Al, du kennst auch mal, was wir den Jungen tun. Der ist ein junger Mann. Ich war auch mal ein junger Mann. Oh nein. Ja, genau. Jung genug, um 4 Touchdowns zu schaffen in einem einzigen Spiel. Ja. Ha? Und? Dann warf die Dunkelheit ihren roten Schatten über das Land. Nur 2 und 50. Ich bin gelandet in Worms, aber ich schalte kurz nochmal das Mikrofon ein ins Schlafzimmer zu meinem Freund El, aber nur ganz kurz mal schauen. Schatz, würdest du bitte ruhig liegen? Ich versuche mir verzweifelt vorzustellen, du wärst ein anderer. Kann ich voll verstehen, Peggy. Power. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, Polizei. 1:57 Uhr. Das war's dann fast schon wieder. Mit eurem lieben Charlie. Und L. Nebst Family. Vor allem Kelly. Ihr wisst ja, ich komm nicht ran. Ich kann machen, was ich will. Er schottet sie ab von mir. Aber ich überlege mir was bis nächste Woche. Nächste Woche haben wir auch Studiogäste. Das sind die Lollis hier. Ihr wisst ja, Wahnsinn. Die Lollis. Sollen wir uns schon mal verabschieden, Al? Komm, Schuhverkäufer. Hey, bevor ihr geht, könntet ihr das Gewehr holen und eng zusammenstehen? Du schießt uns jetzt nicht ab hier. Alle noch ein schönes Wochenende. Sag tschüss, Al. Ehemann, Vater, Redner. Wie schaffe ich das alles? Ja. Er ist der Größte, ja? Er ist ein Superstar. El Bundy. Aber ihr könnt noch kurz mal das Bundy-Wetter abfragen, ne? Und jetzt zum Wetter. Es ist ein milder und klarer Abend und es folgt eine Nacht, wie Sie sich wünschen. Außer über dem Haus eines Mannes. El Bundy. Und nächsten Freitag gibt's Power, dass es kracht. Und jetzt folgt die Nachrichtensendung mit Ihrem Moderator. Max, das ist der liebe, gute Max. Maximal überwältigend.